Kinderlein, kommet, oh kommet doch all zur Krippe her, kommet in Bethlehemstall und sieht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht ihr bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl den lieblichen Knaben, das himmlische Kind, viel schöner und holder als Engelein sind. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh. Maria und Josef betrachten es froh. Die redlichen Hirten knien betend davor. Hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. Hoch oben schwebt Jungen.